Wegen der lieben Praskowja und der Miete. Kannst du beruhigt sein. Ich sage dir, du hast von nun an unbegrenzten Kredit. Jetzt aber erlaube mal, dir die Wäsche zu wechseln, Bruder. Vielleicht steckt die Krankheit jetzt bloß noch im Hemde. Lass, ich will nicht, wehrte sich Raskolnikow, der dem gewollt neckischen Bericht Rasumichins über den Einkauf der Sachen mit Widerwillen zugehört hatte. Das geht nicht, Bruder. Warum habe ich mich denn abgeschunden? Bestand Rasumichin auf seinem Verlangen. Nastassjuschka, genieren Sie sich nicht, sondern helfen Sie. So und so. Und ungeachtet des Widerstandes Raskolnikows wechselte er ihm die Wäsche. Der aber fiel auf die Kissen zurück und ein paar Minuten redete er kein Wort. »Die werde ich noch lange nicht los«, dachte er. »Von welchem Geld ist denn dies alles gekauft?«, fragte er endlich, indem er nach der Wand blickte. »Von welchem Geld? Was für eine Frage! Von deinem eigenen! Vorhin war doch der Bürodiener von Wachruschin hier. Deine Mutter hat es dir gesandt. Oder hast du das auch vergessen?« »Jetzt erinnere ich mich«, sagte Raskolnikow nach langem und düsterem Nachdenken. Rasumichin sah ihn hin und wieder voll Unruhe mit zusammengezogenen Brauen an. Da öffnete sich die Tür und ein großer, kräftiger Mann trat ein, der dem Aussehen nach Raskolnikow schon ein wenig bekannt vorkam. »Sosimow! Endlich!« rief Rasumichin erfreut aus. Sosimow war ein großer und dicker Mensch mit einem gedunsenen und farblos blassen, glatt rasierten Gesicht, hatte helles, glattes Haar, trug eine Brille und auf einem seiner fettgepolsterten Finger steckte ein großer goldener Siegelring. Er war etwa 27 Jahre alt. Unter einem weiten, eleganten, leichten Überzieher sahen helle Sommerhosen hervor. Alles war an ihm weit, elegant und nagelneu. Die Wäsche war tadellos und die Uhrkette massiv. Seine Art und Weise war langsam, gleichsam schlaff und dabei doch von einer gesuchten Ungezwungenheit. Eine Überheblichkeit, die er übrigens sehr zu verbergen suchte, brach immer wieder durch. Alle, die ihn kannten, fanden ihn schwerfällig, gaben jedoch zu, dass er seine Sache verstehe. »Ich bin zweimal bei dir gewesen, Bruder. Siehst du, er ist zu sich gekommen«, rief Rasumichin aus. »Ja, ich sehe es. Nun, wie fühlen wir uns jetzt?« wandte sich Sosimow an Raskolnikow, indem er ihn aufmerksam betrachtete und sich zu ihm auf den Divan setzte, am Fußende, wobei er es sich sofort, so gut es ging, bequem machte.